herzlich willkommen zum Uncast Episode 512, die neue Realität. Keine Ahnung, wieso ich hier auf diesen Titel gekommen bin. Vielleicht wegen den seltsamen Nachrichten, die hier ankamen diese Woche. Ja, Prozessoren schmieden, verändern sich, Marktanteile verändern sich so schnell momentan und irgendwie hat sich in den letzten paar Wochen alles so transformiert in der Mobilfunkbranche. Das hat gar nicht mal so viel mit der Covid-19-Krise zu tun, sondern mehr mit Sachen, die sich bereits vorher schon angebahnt haben. Ja. Und da werdet ihr vielleicht im Einzelnen noch bei den Newsmeldungen das merken vielleicht. Zunächst mal möchte ich euch hinweisen drauf, und zwar, ich habe ja letzte Woche über diesen Messenger gesprochen, der über E-Mail funktioniert. Das ist ein sehr interessanter Ansatz und da gibt es jetzt einen voll funktionsfähigen Client in einem Vorab-Release. Ich weiß nicht, ob jeder Zugriff darauf hat. Ich habe jedenfalls nichts gemacht, nämlich nicht irgendwo eingetragen oder sonst irgendwas und konnte eben diese Pre-Release-Version da herunterladen aus dem Play Store. Der nennt sich Oxcoy Messenger App und ich habe das in den Shownotes verlinkt. Ich empfehle euch mal, euch das anzugucken, was ihr dazu sagt. Ich habe auch gleich ein Problem gemerkt bei dem ganzen System. Ich habe ja da sehr geschwärmt dafür und ich finde es auch nach wie vor super, aber ich werde wohl da noch einen zusätzlichen E-Mail-Account einrichten müssen. Ja, denn da denkt man ja so erstmal nicht dran. Ja. Man muss natürlich hier seinen Account eintragen. Ja. Das heißt, in dieser App muss man natürlich seine E-Mail-Adresse angeben und das Passwort für diesen Account. Natürlich ist das vermutlich nur dieses komische Gefühl eben, ja, das man hat, weil es eben ein Messenger ist und dann sagt man, ja Moment, aber dann gebe ich ja diesem Messenger Zugriff auf meinen E-Mail-Account, ja. Gerade bei Google-Accounts, Google-E-Mail-Accounts, ne, das ist ja dann auch der Google-Account, da muss man aufpassen, ne? Aber wenn man sich mal überlegt, was ist das? Gut, das ist ein E-Mail-Client. Ja, natürlich, wenn ihr ein E-Mail-Client auf dem Smartphone installiert habt, dann müsst ihr dort auch das Kennwort eingeben, ja, damit der auch funktioniert. Und zumindest wenn ihr also auch tatsächlich hier zum Beispiel direkte Benachrichtigung bekommen wollt. So, also manuell eingeben ist da nicht. Ja, und so ist das natürlich auch bei dieser Messenger-App. Man könnte also sagen, im Prinzip ist es wie ein Messenger-Client. Aber es wird einem da auch bewusst, ja, auch bei Messenger, auch bei E-Mail-Clients, ja, Leute, ne, also man gibt ja die Daten ein. Ne, und da kann man nur hoffen, dass die Daten alle auch, also die Passwortdaten alle auch lokal gespeichert werden. Ja, so als Normalo-User kann man da kaum das nachvollziehen. Aber man muss da einfach davon ausgehen, klar, der Oxcoy Messenger App, die Oxcoy Messenger App soll deswegen halt auch jetzt nicht geächtet werden, weil, wie gesagt, das ein ganz normaler E-Mail-Client im Prinzip ist, außer dass der das eben so darstellt, dass es Chat-Nachrichten sind. Okay. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, den komplett auszuprobieren. Ich werde nächste Woche darüber vielleicht einen genaueren Bericht mal machen. Ja, schauen wir mal, was ich da zusammenzimmern kann noch in der Zeit. Bis dahin empfehle ich euch, guckt euch das mal an, was ihr dazu sagt. Bis Mittwoch gibt es übrigens noch was anderes, kostenloses im Play Store, Deus Ex Go. Ja, ich glaube, das gab es schon mal kostenlos eine Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, im Moment ist es bis Mittwoch etwa kostenlos. Ja. Etwa deswegen, weil ich nie weiß, 100%, ja, für wann ist diese Zeitangabe da richtig oder nicht? Ja, jetzt hieß es gestern 4 Tage, ja, also Mittwoch. Ja. Guckt mal im Play Store nach, Deus Ex Go. Normalerweise kostet das Teil 6,99 und ist jetzt in der Vollversion eben kostenlos erhältlich. Ich finde es ein ganz gutes Ding, wenn ihr auf Rätsel lösen steht, dann ist das genau das Richtige. Im Prinzip ist das nur so eine super Version von Sokoban, wenn man so richtig will, ja. Macht aber auch Spaß. Dann noch ein Wort zu Fair E-Mail. Fair E-Mail ist ja genau der E-Mail-Client, den ich auch nutze, ja, weil wir ja vorhin schon von E-Mail-Clients gesprochen haben. Und die Sache ist, ich bin ja Update-Fan, also ich mag Updates. Immer neue Funktionen, Verbesserungen, Sicherheitsupdates und so weiter und so weiter. Also ich habe nichts gegen Updates allgemein. Aber bei Fairmail muss ich ganz ehrlich sagen, da, so gut es wohl die Entwickler meinen, so stark schießen die über das Ziel hinaus. Also jedes Mal, wenn ich diesen E-Mail-Client starte, und das ist mindestens 2-mal am Tag, ja, und fast jedes Mal bekomme ich eine Nachricht, dass ein neues Update eingetroffen ist. Es gibt dann so ein Pop-up, ja, und eine Benachrichtigung, neues Update eingegangen. Wunderbar. Beim Start vom E-Mail-Client. Und das nervt so total, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn es wenigstens im Hintergrund laufen würde, ohne dass man es machen muss, aber das geht natürlich nicht, vor allem nicht, wenn man eben nicht die Play Store-Version installiert hat. Ja, die Updates werden auf GitHub veröffentlicht und dann geht es am laufenden Band. Ungelogen, ich hatte an einem Tag schon mal 4 Updates. Ihr habt richtig gehört, 4 Updates an einem Tag. Nicht nur Sicherheitsupdates oder ganz wichtige Updates, sondern Feature-Updates. Ja. Also vielleicht sollten die Entwickler da, wenn möglich, da bin ich jetzt nicht genau im Bilde, ob das möglich ist, aber wenn möglich vielleicht nur Sicherheitsupdates täglich raushauen und Feature-Updates vielleicht nur alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Ja. Also Updates, die jetzt nicht unbedingt sofort ausgeliefert werden müssen. Der, wenn jemand immer aktuell sein will, kann man ja manuell dann eventuell abfragen, ja, und das Update dann starten. Aber ein automatischer Hinweis würde ich dann doch mindestens eine Option geben, dass man dann sagen kann, nur wichtige Sicherheitsupdates sollen täglich oder halt auch, wenn es anfällt, mehrmals täglich geprüft werden und eben Feature-Updates oder Updates, die eben nicht schnell erforderlich sind, also heißt keine Sicherheitsupdates, vielleicht nur alle 3-4 Tage, ja, so, dass man da ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, weil, Leute, das geht wirklich gar nicht und ich bin schon ein Update-Fanatiker, ja. Ich möchte gar nicht vorstellen, wie sich manche Leute fühlen, die Updates hassen wie die Pest. Wenn die am Tag 3-4 Mal benachrichtigt werden, ja, Update, Update, Update. Nee, Leute, das geht nicht. Meine Güte. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal Entwickler dafür rüffel, dass es zu viele Updates gibt, ja. Muss ich einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Aber man kann mit allem übers Ziel hinausschießen, ja. Immer die Dosis beachten, ne? So, jetzt habe ich diese Woche einiges Interessantes gelesen, wobei einiges, nee, es war gar nicht so viel. Natürlich mal wieder, die interessanten Nachrichten kommen fast alle aus China. Ich habe hier nur 3 Nachrichten, die nicht aus China kommen, nichts mit chinesischen Firmen zu tun haben. Ich finde, das ist bezeichnend, was da gerade los ist. Und vielleicht habe ich das auch deswegen auch das Gefühl, dass es eine neue Realität ist, die hier entsteht. Ja, die Firmen momentan in Europa und auch in den USA sind oder eigentlich außerhalb Chinas sind eigentlich gelähmt. Wie gesagt, das hat nichts mit Covid-19 zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man sich ins Abseits geschossen hat. Ja? Und klar gab es jede Menge Nachrichten über andere Firmen, aber Leute, die sind so interessant, ja, wie zum Beispiel, dass Donald Duck sich an seinem neuen Auto gerade einen Reifen gewechselt hat. Ja, also überhaupt vollkommen interessant. Ja. Und so drehen sich die News aus den USA auch im Kreis. Ja. Und man sieht kaum noch vernünftige, interessante Informationen. Und wenn, dann sind es oft solche Sachen wie, dass das Glas beim Samsung Galaxy S20 kaputt geht, hinten an der Kamera. Ja. Da gibt es ja so diesen Block an Kameras und dort ist eine schöne Glasplatte drüber und die zerplatzt bei vielen Leuten. Natürlich kriegt da erstmal der User die Schuld, ja, aber es gibt genug Leute momentan, die darauf hinweisen, dass das Glas ohne Zutun kaputt gegangen ist, sogar während dem Laden. Man schließt es nachts an, geht morgens hin und findet das Glas kaputt vor. Man kann noch nicht davon reden, dass das ein allgemeines Problem ist, aber die Beschwerden der Nutzer häufen sich. Man vermutet thermische Probleme, ja, aber auch, weil eben dieser Glasschutz über diesen Kameras sehr groß ist, größer als normalerweise üblich, dass das dann natürlich auch anfälliger ist für Beschädigungen. Ja. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, ja, das Glas vorne ist ja auch so groß wie das ganze Handy fast. Aber auch da stellt sich die Frage, wieso betrifft das dann das Glas hinten an den Kameras so stark? Ist das eben kein Gorilla-Glas beispielsweise? Ist es nur normales Glas? Sehr fraglich, was da jetzt die Ursache ist. Und deswegen tippen auch viele drauf, dass es eben was mit thermischen Veränderungen zu tun hat. Samsung sieht das allerdings anders und verweigert die Reparatur auf Garantie und sagt, das ist eine mechanische Beschädigung des Nutzers und kostet zwischen 100 und 400 Dollar, um das zu reparieren. Also eine sehr fragliche Methode momentan und es lohnt sich sicherlich da weiter dran zu bleiben am Ball, um zu gucken, wo jetzt dieser Grund wirklich liegt, wo jetzt die Gründe liegen, dass hier dieser Glasbaustein über den Linsen von den Kameras hier so oft kaputt gehen. Sehr, sehr seltsam. Also ihr seht, die wenigen News, die da so kommen, sind teilweise auch noch negativ. Wie ich das jetzt nicht mehr richtig einordnen will, ob negativ oder positiv, ist die nächste Nachricht, nämlich Google Meet ist jetzt kostenlos für alle zu nutzen. Ja, bisher war es ja so, dass Google Meet nur für Kunden mit einem Geschäftsaccount zur Verfügung gestanden hat, weil Google Meet eben speziell für Geschäftskunden ist. Hinsichtlich der allgemeinen Anfragen jetzt, Nutzungen, hat man sich jetzt eben entschlossen, dieses freizustellen, auch für Leute ohne G Suite Account, damit die das nutzen können. Seit heute, ne? May the Force, ne? May the Force be with you übrigens, ne? Ganz klar. Und ab heute soll es eben funktionieren, und zwar im Webmodus über meet.google.com als auch über iOS und Android soll es zur Verfügung stehen. Es gibt allerdings hier einige Einschränkungen, deswegen, ich frage mich nach so einem... ich weiß nicht, also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Es gibt auch ein Limit der Meetings, 60 Minuten für die kostenlose Version. Ja. Soweit ich das verstanden habe, aber erst nach September, nach dem 30. September. Im Moment gibt es keine Begrenzungen, wie viele Menschen in dieser freien Version miteinander kommunizieren können. Also für mich hört sich das alles sehr, sehr komisch an und ich finde es auch sehr befremdlich, dass jetzt Google hingeht und sagt, okay, unser Business-Produkt machen wir jetzt für alle kostenlos, erstmal mit Einschränkungen, wo man doch für Privatkunden bereits das Google Duo hat. Ja. Auch hier wieder keine Strategie. Stellt euch mal vor, jetzt macht sich Google mit Google Meet selbst Konkurrenz bei Google Duo, das gerade so mal jetzt auf dem Weg war, bei der Videotelefonie zumindest oder beim Videochat hier sich zu etablieren, langsam aber sicher. Ja, es gab immer mehr Google Duo-Nutzer. Jetzt kommt Google her und torpediert sein eigenes Produkt wieder mit einem anderen Produkt von sich. Also so langsam, ich bin echt am Verzweifeln. Wisst ihr, Leute, das finde ich sowas von dumm, was Google gerade macht. Ich könnte hier durchdrehen vor Zorn. Auf der anderen Seite ist mir es auch wirklich gesagt, zunehmend egal, was Google hier macht mit seinen Produkten, weil ich hier gerade im Chat-Bereich, im Video-Chat-Bereich oder sonst irgendwo Google nicht mehr ernst nehmen kann. Ja, bei all dem, was vorgefallen ist und was immer auch noch vorfällt, es ist mir unbegreiflich. Und die beste Entscheidung, die ich hinsichtlich Chat in den letzten Jahren getroffen habe, war eben den Line Messenger zu nehmen. Offenbar wissen die Japaner, was gut ist. Wenn ich mir das so alles angucke, ja, Videochats bis zu 200 Personen gibt es schon seit 2016. Ja, bei Line und Google Duo noch mit 12 Personen rumwursteln, ja. Nein, ist das echt schon traurig. Aber es ist bezeichnend dafür. Ja. Bezeichnend natürlich auch, dass die Nutzerschaft immer noch auf solche zweifelhaften Dinger wie WhatsApp, dass die das nutzen. Das ist eine Schande, auch technisch gesehen. Das sieht man mal. Jetzt ist, glaube ich, die maximale Zahl der Gruppenchat-Nutzer auf Videobereich auf 8 erhöht worden. Jetzt muss ich mir vorstellen, 8 Leute. Also WhatsApp ist hoffnungslos veraltet und von den Features her geradezu lächerlich, ja, im Vergleich zu solchen Top-Messenger wie Line, ja. Da frage ich mich auch immer, ob die westliche Gesellschaft einfach so nicht so technikaffin ist, um das zu honorieren oder ob das einfach nur ein Zufall ist, dass die guten Produkte in Japan sich eben auf breiter Basis durchsetzen und bei uns immer nur der Schrott. Ja, es ist schon ziemlich traurig, was da abgeht, aber egal. Gut, ist auch kein Ding, sich jetzt darüber aufzuregen. Ich sag nur eins, ich nehme nur das Beste, ja, und das andere kann mir gestohlen bleiben, so sieht's aus. Gut, die weiteren News gab's zum Beispiel von dem, oder ja, Ulefone Armor 7E oder 7E, ihr wisst ja, Ulefone ist einer der Hersteller, die momentan bei mir besonders Augenmerk finden und da gab es mal wieder einen neuen Drop-Test beziehungsweise Durability-Test. Auch hier ist natürlich die Frage zu stellen, inwiefern solche Tests überhaupt aussagekräftig sind für die normale Benutzung im echten Leben, ja. Aber es ist schon beeindruckend, wenn man sieht, wie ein Auto ein paar Mal drüber fährt und das Ding funktioniert auch einwandfrei, ja, oder das Ding aus allen möglichen Positionen auf den Boden geschmissen wird. Es funktioniert immer noch ohne Beschädigung. Das ist schon ziemlich gut. Zumal auch eben diese Uliphone Armor Geräte nicht nur sehr robust sind, sondern auch ziemlich preisgünstig. Hier dieses Gerät beispielsweise ist nach dem IP69K Standard und auch nach MIL Standard 810G geprüft. Hat einen Helio P90 AI Prozessor mit 4 GB RAM, 128 GB Storage, 28 Megapixel Triple Rear Kamera, 6,3 Zoll Water Drop Screen, Fingerprint und Face Unlock und auch NFC mit Google Pay Unterstützung. Ist zwar jetzt nicht ein Top Gerät, was die Leistungsdaten betrifft, aber wie gesagt, in diesem Outdoor-Bereich, da kann man nochmal ein Auge zudrücken, weil dafür ist es eigentlich schon recht gut. Aber wenn man dann den Preis sieht, ja, da ist es dann wirklich sehr interessant. $219 für dieses Gerät. Wow, da muss man schon sagen, das ist nicht schlecht. Und da muss man neidlos eingestehen, das ist ein Smartphone, das sehr verführerisch wirkt. Ja, auch mit 5500 mAh Akku übrigens dürfte es sehr lange unterwegs aushalten. Ja. Also Uliphone momentan einer meiner Lieblingsfirmen neben diesem Ukitel. Ja. Und das nicht ganz so zu, also umsonst, ja, also nicht schlecht. Der Shuvi Hi 10X, was soll ich da sagen? Notebook kann ich nicht sagen. Eigentlich müsste ich sagen, das Shuvi Hi 10X Tablet. Ja, das bekommt jetzt Unterstützung für ein 4096 Drucklevel Stylus. Ja, erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten doch deutlich. Das ist so ein 2-in-1-Tablet, deswegen habe ich da so ein bisschen gestockt am Anfang. Soll ich jetzt ein Notebook sagen oder ein Tablet? Aber sagen wir mal 2-in-1-Tablet. Ne? Und da gibt es jetzt eben diesen Stylus dafür, der eben hier ein adaptives Schreiben möglich macht, ja, also wenn man fest drauf drückt, dann ja, ist eben zum Beispiel der Pinselstrich dicker, ja, zum Beispiel. Man könnte da auch mehrere Ebenen dann sozusagen antippen, ja. Also es ist ein viel natürlicheres Schreiben, ja. Dieser Hi 10X ist übrigens auch noch in anderer Hinsicht ganz gut für ein Tablet. Muss man sagen, ist es sogar sehr gut. Eigentlich traurig, dass man das sagen muss. Ja, weiß immer noch nicht, warum Tablets sollten ja eine höhere Ausstattung haben als Smartphones, haben aber eine deutlich niedrigere Ausstattung als Smartphones. Ein Intel Gemini Lake N4100 Prozessor mit einer UHD-Grafikkarte, 600, also UHD Graphics 600 Grafikkarte. Ja, 4K-Video ist also machbar, ohne Ruckeln. 6 GB LPDDR4 RAM und 128 GB ROM. Ihr seht, da geht es schon recht gut zur Sache. 10,1 Zoll IPS-Screen mit 16:10 Aspect Ratio. Komplett aus Metall. Auch das ist interessant. Ein sRGB Farbprofil, so wie es gehört, für eine realistische Darstellung. Ja, sorry Leute, super bunt, überbunt ist da nix. Ne? Aber das ist auch bei den Notebooks durchaus normal. Während ja bei den Smartphones öfters mal übers Ziel hinausgeschossen wird. Ja? Und da so Falschfarben-Displays offenbar die Marktführerschaft übernommen haben. Also das Shuvi Hi 10, auch Shuvi einer von diesen Marken momentan, die wirklich jede Menge interessante Produkte raushauen. Das hat ja schon bei den Notebooks angefangen und führt sich jetzt hier auch wieder bei den Tablets weiter, auch die Shuvi Lark Box, wo ich letzte Woche drüber berichtet habe, die wird ja über Crowdfunding finanziert Und auch da muss ich sagen, war das sehr beeindruckend, was man da wieder erwarten kann. Übrigens, der Preis soll dafür tatsächlich 299 Euro sein. Habe ja letzte Woche schon einiges von den technischen Daten vorgelesen. Und für 299 ist das Ding fast geschenkt. Das ist unglaublich. Ich hoffe, dass die Finanzierung da auch natürlich dann richtig durchgeht. So, das war also der Shuvi Hi 10X. Und Prozessoren. Das ist vielleicht mal interessant, ja. Huawei hat Qualcomm als Chip Manufacturer, also Hersteller, überholt. Qualcomm abgehängt von Huawei. Das muss man sich mal vorstellen. Also, nur um euch das zu verdeutlichen, Qualcomm hat quasi ein Monopol. Ja, außerhalb von, na, sagen wir mal, außerhalb von den chinesischen Firmen, ja. Und überall befinden sich Snapdragon-Prozessoren, denkt man. Der Chip-Produzent allerdings ist, ich sag's gleich nochmal zur Korrektur, der Chip-Produzent Huawei aber hat diesen mal so kurzerhand abgehängt. Das ist meiner Meinung nach eine fantastische Geschichte, das ist fast wie ein Märchen, ja. Das ist wie David gegen Goliath gewesen und jetzt ist David der Goliath, ja. Hoffentlich wird ihm das nicht zum Verhängnis. Es ist schon ziemlich, ziemlich arg, wenn man das mal so sieht. Allerdings, und jetzt möchte ich hier noch was sagen dazu, Huawei jetzt als Chip-Produzent darzustellen, ist nicht ganz so einfach. Denn eigentlich vergeben die ja die Aufträge an HiSilicon. HiSilicon ist aber eine separate Firma. Von daher, die gehört zwar zu Huawei, aber ihr wisst, das ist nicht ganz dasselbe, als wie wenn man sagt Huawei. Ja, das ist so, wie wenn man sagt, naja, Alphabet ist der größte Suchmaschinenbetreiber. Ja, stimmt zwar, die größte Suchmaschine gehört zwar Alphabet, aber der Suchmaschinenbetreiber ist trotzdem Google und nicht Alphabet. Und hier muss man da auch ein bisschen spezifizieren. Also Huawei ist nicht gleichzusetzen in allen Bereichen mit HiSilicon, sondern das ist nur eine Firma von Huawei. Ja? Und deswegen gibt es ja auch da ein paar Probleme hinsichtlich der Chip-Fertigung. HiSilicon ist übrigens jetzt, so sehe ich das zumindest in Wikipedia, ein chinesischer Hersteller. Aber offenbar wird hier auch hergestellt außerhalb Chinas, was dann eben wieder zu dem Problem führt, dass die Kirin-Prozessoren immer wieder unter Beschuss sind von den US-Amerikanern wegen diesen Exportbestimmungen. Von daher wird das noch eine ganz interessante rechtliche Frage mit sich bringen. Darf eine Produktionsstätte, die zum Beispiel in Südkorea liegt, ja, oder in Taiwan liegt, darf die an China oder an die Hauptfirma nach China die Produkte schicken? Ja? Also, wisst ihr, wenn, nur ein Beispiel, also BMW lässt jetzt zum Beispiel in China produzieren, ja, und dann kommt die USA und sagt, vielleicht ist das mit China ein bisschen, nehmen wir mal an, BMW lässt jetzt in, muss ein außerhalb EU-Land sein, sagen wir mal, die lassen in Marokko, ja, produzieren. Und dann kommt die USA und sagt, ja, aber die verletzen Patente, die nutzen amerikanische Technologie, um die Autos herzustellen und deswegen darf das nicht mehr gemacht werden. Und deswegen darf die Firma, in die Tochterfirma in Marokko, also die Firma, Marokko Investment BMW Holding, ja, darf dann nicht mehr die Sachen schicken, von Marokko nach Deutschland, die dort produziert werden. Ja. Und so ungefähr wäre das jetzt hier auch. Die Amerikaner maßen sich da ziemlich viel an, aber die rechtliche Frage bleibt zu klären, ist das okay? Darf dann zum Beispiel verhindert werden, dass eine Produktionsfirma in Taiwan an die Hauptfirma in China diese Prozessoren schickt? Ja, und so weiter und so weiter. Also mal gucken, wie das sich noch entwickelt. Auf jeden Fall ist der Marktanteil momentan bei 43,9% High Silicon und 32,8% Qualcomm. Und dann sieht man schon mal, wie groß der Unterschied ist. So ganz schnell ging das. Ja. Übrigens, was ich nicht wahrgenommen habe, dass der Anteil von MediaTek tatsächlich gefallen ist, auf 13,1% zu den Hauptzeiten, ja, erstes Quartal 2019 hatte MediaTek 19%, High Silicon übrigens nur 24,3% und Qualcomm 48,1%. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne, nachdem Qualcomm auf einen absteigenden Ast gesetzt hat, oder sitzt, ja, kommt jetzt hier die USA und beschuldigt Huawei allem Möglichen, ja. Tja, hat aber nichts genutzt. Trotzdem ist HiSilicon vorbeigezogen an Qualcomm als Chipproduzent und damit eben auch Huawei. Also ist schon bezeichnend. Auch bei Apple gab es übrigens eine Veränderung. Und zwar auch da fiel die Chipproduktion 2019 im Quartal 4. Hatten die 11,1% Marktanteil an Chips momentan, also 2020 Quartal 1, ist es nur noch 8,5%. Ja, interessant. Ist klar, dass hier natürlich nur die Smartphone SoC zählen, ja, also die Smartphone Chipsätze. Coole Sache oder auch nicht, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das sehen will. MediaTek allerdings hat für die Zukunft einige heiße Eisen im Feuer. Hm? Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ne? Der Helio G85 zum Beispiel ist so ein Kandidat. Das ist ein Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz Taktfrequenz, basiert auf ARM G52. GPU, ja, und hat diese MediaTek Hyper Engine, ja. Damit lässt sich einiges bewerkstelligen mit dem Teil, ja. Die Leistung wird im Gegensatz zu dem Preis sehr, sehr interessant werden. Der Helio G85 ist mehr so im Midrange-Bereich angesetzt, ja, so konkurriert mit dem 720G in etwa. Ja, und man kann da ziemlich gut abschätzen, dass die Performance hier deutlich höher ist. Also zum Beispiel gibt es ja das Redmi Note 8, das hat einen Snapdragon 665 Prozessor und das Redmi Note 9 hat einen Helio G85. Und dann sieht man deutliche Unterschiede bei AnTuTu, ja, deutlich stärkerer Prozessor. Und das heißt, dass hier auch MediaTek ein heißes Eisen im Feuer hat, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Chipsätze deutlich billiger sind und nicht nur ein bisschen, sondern deutlich billiger als eben die Konkurrenz von Snapdragon. Der Dimensity 1000 Chip, ja, ist jetzt auch bei einem anderen Bereich vorgeprescht. Der Dimensity 1000 ist ein 5G-Chip, ja. Aber als erster Chipsatz der Welt unterstützt dieser Prozessor direkt den AV1-Codec. Und der AV1-Codec ist so eine Sache, da werde ich immer hellhörig. Sowas begeistert mich natürlich immer. Ihr wisst ja, alternative, patentfreie Codecs sind für mich ein sehr, sehr gutes Ding. Und der AV1-Codec ist wirklich einer der neuesten Codecs momentan im Bereich Video, um gegen das H265, der natürlich patentbelastet ist, anzutreten. Und dieser AV1-Codec, der soll auch den VP9-Codec ablösen. Ja? Und der bietet eben deutlich mehr Leistung als der Vorgänger-Codec. Ja? Und dieser Dimensity 1000, der unterstützt den AV1-Codec auch hardwaremäßig, so wie man das zum Beispiel von den H264-Codecs auch gewohnt ist, dass da dann eben der Prozessor direkt mit eingreifen kann, was natürlich dazu führt, dass die Codierung und Dekodierung deutlich flotter gehen, als wenn der Hauptprozessor das alleine durch die Software machen muss. Ja, das ist eine sehr große Errungenschaft, und AV1 funktioniert auch schon bei den meisten Browsern, beispielsweise Firefox und Chrome, die unterstützen den AV1-Codec sowieso schon, und er wird auch immer weiter ausgebaut werden in diesem Bereich Multimedia. Auch Matt Frost, Director von dem Produktmanagement bei Google Chrome, hat gesagt, also dass der AV1 immer mehr an Bedeutung gewinnt, auch bei den mobilen Geräten, und dass sie da das sehr positiv sehen, dass MediaTek in seinem Dimensity 1000 5G jetzt AV1 hardwaremäßig implementiert haben. Cool. Also man sieht, es macht sich da wieder was bemerkbar in diesem Bereich, nämlich dass MediaTek hier auch versucht, nicht nur den Anschluss zu finden, sondern auch neue Lösungen zu bieten. Und stellt euch mal vor, ihr seid ein Smartphone-Hersteller, vielleicht im Low-Cost-Bereich, ja, und dann habt ihr die Auswahl von einem Snapdragon-Prozessor, der ja, 2 bis 3 Mal teurer ist, oder ein MediaTek, ja, der dann zusätzlich auch noch AV1 Hardware-Decoding bietet, was natürlich für die Geräte wiederum sehr interessant ist. Auch zum Beispiel, dass die Geräte von Honor und Huawei haben ja neue Codierungsstandards. Der 265-Standard wird zum Beispiel bei meinem Huawei, bei meinem Honor View 20 unterstützt, ja, H265. Aber da ist es eben natürlich, obwohl da ein Kirin-Prozessor eingebaut ist, der H265-Prozessor und nicht etwa AV1. Und da hat man natürlich dann auch wieder das Problem als Hersteller mit den Lizenzgebühren. Da muss man ordentlich tief in die Taschen greifen, nur damit man eben so ein Video nutzen kann. Zum Beispiel hier die Kamera, wenn die was aufnimmt, das ist eine Encodierung, das kostet. Und da muss man natürlich hier das auch im Blick halten. Und wenn man dann eben als Low-Cost-Hersteller sowas sieht, günstigerer Prozessor, Unterstützung von AV1-Codec, das heißt, ich muss nicht bezahlen an irgendein Konsortium für die Nutzung eines Codecs, tja, dann ist die Entscheidung oftmals einfacher, ja, und ich denke, dass wir in Zukunft deswegen auch sehr viele Geräte mit MediaTek-Prozessor sehen werden, wenn man das dann im Nachhinein sich beobachtet, im Nachhinein zurückblickt, werden einige Geräte mehr auf den Markt kommen, als jetzt mit MediaTek ausgestattet sind, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ein Comeback von MediaTek scheint nichts im Wege zu stehen. Ich bin gespannt. Das ist richtig faszinierend und auch aufregend momentan, ja, was hier in dieser neuen Realität bei den Marktanteilen im Prozessorenbereich, im Smartphone-Bereich und eigentlich in allen Bereichen momentan aufkommt. Ja, es ist sehr, sehr faszinierend. Für manche wird es auch nervend sein, das sage ich auch. Ja. Ich weiß oftmals nicht mehr so genau, wie der Mainstream 100% reagiert darauf. Wobei letztendlich der Mainstream wird sicherlich das am kaufen, was in den Geschäften am billigsten in den Regalen liegt. Ja, so sieht es wohl aus. Aber ich kann mir doch schon vorstellen, dass hier viele Fanbases jetzt durcheinander gewürfelt wurden. Eine Fanbase von den Google Pixel ist fast schon nicht mehr vorhanden, ja, wenn man sich das anguckt. Die Samsung-Fraktion ist noch stark vertreten, ja. aber man sieht auch da bröckelt's. Leider macht sich da auch immer mehr so eine negative Haltung gegenüber vielen chinesischen Firmen jetzt breit. Letztendlich werden die Geräte dann doch gekauft. Komisch, ne? Das ist so wie eine Hassliebe offenbar, ne? Man mag etwas nicht und kauft es trotzdem. Dann kann ich nur sagen, dann ist man selbst schuld, wenn man das macht. Ja? Also was man nicht mag, sollte man nicht kaufen. Ja? Ganz klar. Und wenn man nicht überzeugt davon ist, dass das das Richtige ist, dann erst recht nicht. Ja. Nun ja, aber komisch ist eben die Welt sowieso. Ja. Also manchmal blicke ich da nicht so durch. Ne. Nun gut, Poco bringt jedenfalls für Europa das F2 Pro auf den Markt und da ist jetzt einiges durchgesickert noch vom Start. Das Poco F2, ich weiß noch, dieses Poco F2 war ja eigentlich mal ein großes Ding, ja, aber es hat wohl zu lange gebraucht und jetzt sieht's auch so aus, als ob es zu teuer ist für das, was geboten wird. Von daher ist der Prunk vom Poco 1 verflogen, ja, denn naja, das Poco F2 Pro wird 649 Euro kosten, hat 6 GB RAM zu diesem Preis und 128 GB Storage. Das Topmodell 8 GB RAM, 256 GB Storage für 749 ist erst schon mal nicht jetzt das, was einem aus den Socken haut. Snapdragon 865 Octa-Core Chipsatz, 6,67 Zoll Full HD Display. 20 Megapixel Front-Facing-Kamera und eine Quad-Cam-Setup hinten, 64 Megapixel, 13 Megapixel, 5 Megapixel und 2 Megapixel Tiefensensor, also im Prinzip effektiv nur 3 Kameras und Weitwinkel und Telefoto ist ja okay, ja, auch 4700 mAh Akku geht absolut in Ordnung, nur eben der Preis geht nicht in Ordnung, vor allem nicht, wenn man vom Poco eigentlich billig gewohnt ist. Ja, ich sage nicht günstig, sondern man ist billig gewohnt von Poco. Und das ist so ein typisches Beispiel, wie eben Firmen nicht verstehen, wo ihre Wurzeln sind. Und deswegen wird das Poco F2 auch wohl kaum großen Anklang finden. Von dem Kult Poco 1 ist nichts mehr übrig. Man hat hier maue Daten zu teuren Preisen. Wenn ich mir da die Konkurrenz anguckt, dann kriegt man fantastisch viel besser ausgestattete Geräte für die Hälfte vom Preis. Dann kriegt man 2 besser ausgestattete Geräte dafür. Sorry. Meine Güte. Aber das sind eben Fehleinschätzungen, das werden die Firmen auch lernen müssen, auch die chinesischen Firmen, die jetzt denken, weil ihre Produkte gefragt sind, könnten die Preise raushauen, wie sie gerade möchten. Das wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Und mal gucken, was man da im Endeffekt noch, was dann im Endeffekt noch übrig bleibt davon. Tja, aber es gibt ja nicht nur Gutes von den chinesischen Anbietern. Ich kann noch einen Schluck Kaffee nehmen, ja, das wird interessant. Denn es gibt ein paar Kontroversen hinsichtlich der Privatsphäre oder der Schutz dieserjenigen von Xiaomi. Da gab es nämlich diese Woche einige Vorwürfe, ja, an Xiaomi, hinsichtlich den Weiterleiten von Daten des Browsers auch im Inkognito-Modus. Also, um es mal zu begrenzen, viele schreiben, Xiaomi späht User aus. Also genauer gesagt ist es so, der Xiaomi wird vorgeworfen, dass im Privatmodus des Xiaomi-Browsers, also nicht des gesamten Geräts, sondern des von Xiaomi Browser, ja, dass da trotzdem noch Daten an Server, an verschiedene Server weitergeleitet werden, die dann eben dazu führen kann, dass man doch eben Rückschlüsse ziehen kann, was der Nutzer im privaten Browser-Window eingegeben hat. Ja, das hört sich, oder das ist natürlich ärgerlich, weil wenn man einen Privatmodus hat in einem Browser, dann geht man auch davon aus, dass es privat ist. Aber bitte, es geht hier weder um das Smartphone, also um das Smartphone schon mal gar nicht. Keine Smartphones von Xiaomi sind jetzt davon, jedenfalls nicht aktuell, von dieser Diskussion betroffen, dass sie Daten schleudern werden. Da, möglicherweise gibt es da andere Diskussionen darüber, aber das hier, was jetzt letzte Woche aufgetaucht ist, das geht nur um den Browser und auch da nicht um den Browser insgesamt, sondern nur um den Privatmodus des Browsers. Denn im normalen Bereich des Browsers ist das gang und gäbe. Also da ist es vollkommen normal, da macht Chrome nichts anderes, da macht Firefox nichts anderes. Gut, bei Firefox kann man es noch ein bisschen abstufen, Telemetrie ausschalten etc. Ne? Und eigentlich bei jedem Browserprodukt, und ich würde sagen, auch da auf Systemlevel geht es da schon los, ja, ganz klar. Und natürlich auch vom Provider, da braucht man sich überhaupt nichts vorzumachen, das ist nun mal so. Wer das nicht gewusst hat, tut mir leid, aber das ist eben so, funktioniert das Netz, ja, das ganze Internet, nicht nur hinsichtlich, dass die Firmen eben auch Geld verdienen müssen, ja, das ist immer ein gern genommenes Argument, aber auch technisch gesehen würde das Internet in der Form, wie wir es kennen, gar nicht funktionieren, ja. Aber im Privatmodus des Browsers. Da will man eben nicht, dass irgendetwas übertragen wird an andere Server etc. Klar ist eine schwierige Geschichte. Man will ja da, deswegen nutzt man ja den Privatmodus, damit man eben Privatsphäre hat. So. Da sind jetzt eben Diskussionen aufgetaucht. Xiaomi steuert da auch dagegen. Ja, behauptet, nein, das ist so nicht richtig. Es geht auch hauptsächlich um diesen Mint-Browser. Ja, und es werden da eben offenbar Suchbegriffe und URLs verschickt an Server, an Dienste. Auch wenn er im Inkognito-Modus ist. Und da hat sich eben auch Xiaomi geäußert. Der erste oder der Vorwurf, dass eben zum Beispiel auch Daten an Remote-Server geschickt werden in Singapur und Russland, ja, mit Webdomains, die in Beijing registriert sind. Da hat Xiaomi gesagt, dass Xiaomi Informationen hostet auf einer Public Cloud Infrastruktur und dass die eben, wie auch in der Industrie wohl bekannt ist, und dass da dann auch eben Überseedienste genutzt werden, ja, und in verschiedenen Überseemärkten werden auch andere Server genutzt und auch die Privacy Protection Laws, also die Datenschutzgesetze und Regulierungen werden strikt befolgt, ja, und auch vollständig eingehalten, ja. Jetzt ist natürlich klar, wenn eben Xiaomi solche Cloud-Dienste benutzt, ja, das kennen wir ja von uns auch, von uns Usern, ja, wenn wir Google nutzen, dann müssen wir uns klar sein, dass auch Daten auf Servern in den USA gespeichert sind. Ja, leider. Und da gibt es auch Anfragen und Daten werden in die USA geschickt. Unsere Gesetze geben es eben noch nicht her, dass das unterbunden wird. Und Staaten, in denen das per Gesetz unterbunden wird oder zumindest versucht wird zu unterbinden, werden auch von unseren Regierungen aus dem Westen kritisiert. Beispielsweise Russland hat es so gemacht. Russland verlangt jetzt von allen Anbietern, die in Russland tätig sind, dass Daten von russischen Bürgern nur auf russischen Servern gespeichert sind. Ja, das ist Pflicht. Und da gibt es jetzt, da gab es ja schon vorher einen großen Aufschrei und bis jetzt haben sich hier diese Firmen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, ja, dass es eben Pflicht wird, dass Daten von russischen Bürgern nur in Russland gespeichert werden. Ja. Also das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass jetzt Staaten in den USA beziehungsweise Staaten aus dem Westen verlangen, dass die Daten auch nur in dem Land gespeichert werden, wo sie anfallen. Das ist nicht richtig und das wird auch nicht gemacht. Von daher ist es also unstrittig, dass Xiaomi, das geben die selbst zu und das ist auch okay so, dass Xiaomi Daten auf anderen Servern speichert. Und ja, Singapur und Russland sind auch Staaten, die sind nicht das Böse und dort werden eben Daten gespeichert. Okay, ne? Und von daher ist das ja okay. Nur, wie gesagt, das Problem ist, sind ja nicht diese Server. Also das, was da vorgeworfen wird, ist ein Vorwurf, aber ja, das ist eigentlich was ganz Normales und daraus kann man keinen Strick drehen. Ja? Nur eben, dass diese Dienste oder diese Sachen eben nicht mit dem Incognito-Modus zusammenarbeiten sollten. Ja. Wie das technisch allerdings gelöst werden soll oder anders gemacht wird bei zum Beispiel im Chrome-Browser oder Firefox, das weiß ich natürlich auch nicht. Da müsste vielleicht auch mal genau geguckt werden, was passiert denn zum Beispiel mit Anfragen, die beim Google Chrome Browser beispielsweise gestellt werden, wenn man jetzt beispielsweise in Russland ist und man stellt eine Anfrage irgendwo auf eine Website oder geht irgendwo auf einen Server, im Inkognito-Modus von Chrome werden dann immer noch irgendwelche Daten, Telemetrie, ähnliches Abfragen. Da zählt auch beispielsweise Abfragen zu, ist das eine Malware-Domain etc. dazu oder Abfragen, was, also dieses DNS-Caching, was es da gibt, ne? Dieses vorausschauende Surfen, wo bereits Daten zwischengespeichert werden, noch bevor man auf den Link geklickt hat, werden die dann auch zum Beispiel auf amerikanischen Servern geleitet? Dann hätte man ja auch aus dem privaten Modus sozusagen eine Anfrage an US-Server, ja, im Inkognito-Modus. Also das wäre auch mal eine Untersuchung wert, aber offenbar ist es natürlich momentan gerade, ja, sagen wir mal, in, ja, zu gucken, was die bösen Chinesen doch für schlimme Sachen machen, ja, mit ihren Produkten. Boah, ja. Ich glaube, wenn man dieselbe Maßstäben anlegen würde an US-Produkte, dann dürfte man kein einziges US-Produkt mehr kaufen. Wir müssten alle unsere Android-Smartphones verbrennen und überhaupt. Ja. Dann wurde eben noch rausgefunden oder wird zumindest vorgeworfen, dass Daten kodiert im Base64-Format abgelegt werden, was natürlich leicht zurückzuverfolgen ist. Ja. Allerdings ist nicht ganz klar, ob das nur auf der Client-Seite passiert oder ob die Daten auch so übermittelt werden. Ja. Xiaomi deutet nur darauf hin, dass die Daten verschlüsselt werden mit TLS 1.2 zur Übertragung halt. Ja. Also können die Daten so einfach nicht abgefangen werden, aber Über die Base64-Kodierung sagt man erstmal nichts. Ja? Aber auch da ist natürlich die Frage, inwiefern betrifft das jetzt nur Xiaomi oder ist es nicht eher ein allgemeines Problem? Ja? Und wie verhalten sich andere Firmen Alternativen da denn dahingehend? Ja? Also es ist alles schon ein riesiges Durcheinander und auch mit den UUIDs, ja, also ein universell einmaliger Identifizierungsstring, sage ich mal, ja, mit denen man also jedes Gerät eindeutig identifizieren kann. Diese sollen tatsächlich auch an verschiedene Servern geschickt werden, Xiaomi-Server, ja. Und damit könnte man tatsächlich einen spezifischen User direkt identifizieren. Aber Xiaomi hat hier den Quellcode veröffentlicht, wo hier zu sehen ist, dass die UUID auch eben zufallsmäßig generiert wird bei solchen Anfragen im Browser, im anonymen Modus, also im Privatmodus. Ob natürlich dieser Source Code auch so zum Einsatz kommt, das ist natürlich eine Frage, die man nicht ganz so einfach beantworten kann. Aber ich meine, irgendwann muss man auch aufhören, weiter nachzubohren oder auch nicht, je nachdem. Ja, klar, vielleicht ist auch gut so, wenn man nicht aufhört nachzubohren. Nur irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, wer kontrolliert den Kontrolleur? Ja, wer überprüft das, was überprüft wurde und so weiter, weil dann kann man immer weiterführen, unendlich weiterführen, ja. Wenn man niemand traut, wird man niemals eine zufriedenstellende Aussage bekommen, weil man alles wieder hinterfragen kann, ja. Also, ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Was können wir da als Fazit jetzt ziehen? Vielleicht, dass man tatsächlich, so wie man es auch eigentlich annehmen sollte, eben nicht 100% geschützt ist, wenn man in einem Mint-Browser von Xiaomi in den Privatmodus geht. Ja, also dann ist man eben doch nicht 100% möglicherweise geschützt. Ja. Dieselbe Frage sollte man sich allerdings auch, oder dasselbe Vorgehen sollte man sich eigentlich dann auch stellen, wenn man einen Chrome oder einen Firefox-Browser nutzt, denn ich bezweifle stark, dass da nicht ebenfalls irgendwo möglicherweise Löcher sind, wo eben dann doch Daten übertragen werden an Server, an verschiedene Server, trotzdem, dass man den Privatmodus benutzt, ganz klar. Es sind ja sowieso Server davon betroffen, das ist ja logisch und könnte man ja gar nicht ins Internet. Ja. Aber ihr wisst schon, was ich meine, eben Server, wo es eigentlich nicht sein müsste. Ja, also zumindest, wenn ihr Plugins installiert habt, könnt ihr davon ausgehen, im Firefox kann man es beispielsweise einstellen, ob die im Privatmodus aktiviert sein sollen oder nicht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Sonst kriegen die Firmen auf jeden Fall die Daten, was ihr im Inkognito-Modus eingibt. Hier diese Einstellung mit der Telemetrie bei Firefox beziehungsweise bei Chrome zum Schutz vor Malware-Domains und, ja. Wenn ihr die aktiviert habt, werden auf jeden Fall Daten zur Überprüfung an mindestens einen von Google ausgewählten Server geschickt, ja, damit eben das überprüft werden kann. Der Computer ist keine Zaubermaschine, ja, der kann nicht hellsehen oder sonst irgendwas, sondern er muss da mit in Verbindung treten mit anderen Servern und muss dann nachfragen. Das heißt, es werden Daten übertragen, ob Privatmodus oder nicht. So. Natürlich, Xiaomi sagt hier ganz klar, dass die Mi-Browser, ja, 100% sicher sind. Mi-Browser und alle Mi-Internet-Produkte sind 100% sicher. Ja. Außerdem werden alle Daten indischer Nutzer auch wirklich lokal in Indien gespeichert. Ja? Indien hat da ähnliche Bestimmungen wie Russland. Ja, komischerweise auch noch bei Indien, ne, hört man das nicht so. Oh, das Internet wird eingeschränkt. Oh, die Firmen kriegen Sachen verboten. Oh. Ja, und Russland, oh, guck mal, was die machen. Ja, Wahnsinn, die schränken die Freiheit des Internets ein. Ne? Indien, ja, ja, ist okay, ist doch gut, wenn er das macht. Ja, sind die Daten sicher in Indien. Das ist wunderbar. Also diese Doppelmoral ist wirklich zum Kotzen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, also wirklich. Ich kenne jeden Tag, wenn ich so Tech-News lese, ja, frage ich mich, sag mal, ist die Welt eigentlich nur noch ein Haufen Dreck? Ja, nur noch ein Misthaufen? Ja, also ich kann mir das einfach nicht mehr plausibel machen, dass Menschen so heuchlerisch sind und so verschiedene Standards anlegen, nur weil sie die Welt einteilen in Schwarz und Weiß. Und soll ich euch mal was sagen? Die so vehement die Welt einteilen auf wir sind die Guten, das sind bei mir meistens die Bösen. Gut, also, damit haben wir das mit Xiaomi auch abgegrast. Bleibt nur noch, dass Sony seine Webstores in Europa einstellt. Keine Direktverkäufe mehr über europäische Webstores von Sony. Diese Nachricht hat mich etwas verwundert. Da brauche ich jetzt gleich nochmal einen Schluck Kaffee. Oh. Ah, da ist ja kalt. Hm. auf jeden Fall gab es da ja bisher die Direktverkäufe. Sony hat seine Produkte auch direkt an Endkunden verkauft in seinen Webstores. Und das hat jetzt Google tatsächlich eingestellt. Jetzt gibt es nur noch über Händler wie Amazon, aber eben auch über die Netzbetreiber, aber nicht mehr von Sony direkt. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, wow, das ist das Anfang, der Anfang vom Ende, aber das haben wir bei Sony ja schon öfters gesagt. Es kann einfach nur sein, dass sie sich hier mal die Zahlen angeguckt haben, wie viele Leute bestellen online bei Sony direkt, wie viele Leute bestellen über Amazon und über den Netzbetreibern, und dann werden die wahrscheinlich zum Schluss gekommen sein, dass das Anbieten selbst direkt an die Endkunden einfach viel zu viel Geld kostet, weil auch ja keine Station mehr dazwischen ist. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwas kaputt geht, eine Reklamation gibt oder so, dann müssen die Kunden ja direkt mit dem Sony Webstore in Kontakt treten, und damit gibt es natürlich auch ein sehr hohes Kontingent, was bearbeitet werden muss an Anfragen, so dass dann eben sich das möglicherweise einfach nicht mehr rechnet. Ja, also ich kann mir das schon vorstellen, ein Betrieb eines eigenen Webstores, wenn man so eine Firma ist wie Sony, braucht halt doch einiges an Ressourcen. Und wenn man mal sieht, dass es eben der Mobilbranche von Sony, der Mobilsparte von Sony überhaupt nicht gut geht, dass die dann anfangen, unnütze Vertriebswege beispielsweise zu streichen, kommt mir eigentlich nur logisch vor. Ja, das ist eigentlich ein Punkt, den man vielleicht erwarten konnte, ja. Aber das wird jetzt nicht wirklich die Marktanteile von Sony beeinflussen, ja. Weil wahrscheinlich die allermeisten Leute diese Geräte sowieso bei den Netzbetreibern beziehungsweise bei Retailern wie Amazon, Mediamarkt oder sonst irgendwo gekauft haben und eben nicht bei Amazon direkt. Ja. Tja, so sieht das aus. Gut, damit haben wir auch die News für heute abgegrast. Jetzt gucke ich mal, wie liegen wir denn zeitlich? Okay, Stunde 3. Ich wollte eigentlich schon eine Stunde zu Ende sein mit so wenigen Themen. Aber okay, jetzt gucke ich nochmal schnell in die Community. Da rolle ich wieder das von hinten auf. Da gab es noch was vom Andreas wegen der Geschichte mit dem Raspberry Pi. Bro-Tipp: DNS im Router eingeben statt auf den Clients. Ja, das sag ich gleich was dazu. Und zwar, schön wäre es ja, wenn das so einfach ginge, aber die Routern, die es mittlerweile von den Netzbetreibern gibt, diese Pay-Router, auch die Fritzboxen, vor allem die Fritzboxen, die sind gesperrt, da kann man den DNS nicht mehr ändern. Das geht nicht. Das hat mich auch sehr genervt und das finde ich auch sehr, sehr schade. Das hatte ich früher in meinen Routern immer gemacht, ja, privaten beziehungsweise DNS-Betreiber meines Vertrauens eingetragen. Das geht nicht mehr. Das kann man also nur noch im Gerät selbst machen, aber auch das mit den Geräten ist ja jetzt, wird ja jetzt unterdrückt. Also bei Google Android geht das ja in den neueren Versionen, kann man sagen, geht es eigentlich nicht mehr, ja, seinen eigenen DNS-Server einzutragen. Der wird einfach übersprungen sozusagen, ja, diese Einträge, was man da macht. Also es ist nicht mehr so einfach zu wechseln, einen anderen DNS zu nutzen. Da fragt man sich natürlich schon, warum ist das so? Ja, früher hat man oft Websperren umgangen, indem man einfach einen anderen DNS-Server eingetragen hat. Ja, wenn das jetzt nicht mehr geht, wie soll man dann eben hier noch einen freien Internetverkehr garantieren? Tja, wieder so eine Geschichte, wo ich ziemlich sprachlos bin, dass das einfach so ohne große Aufmerksamkeit passiert ist, aber man kann eben nicht auf alles gucken. Wir beschäftigen uns hier mit Themen manchmal im Android, im Technikbereich. Die sind schon weit über dem hinaus, was jetzt eine DNS-Sperre zum Beispiel faktisch ist. Ja? Und sind froh, wenn es nicht noch schlimmer wird. Und dann vergessen wir eben auch manchmal diese kleinen Sachen und dann ist es passiert und dann ist es zu spät. Ne? Ich schaue auch hier noch weitere Nachrichten vom Andreas. Verwende auch nur noch uBlock Origin, war von Pi-hole auch etwas enttäuscht, weil es Skripte im Browser nicht blockiert. Meine zweite Erweiterung, die neben uBlock Origin im Browser ist, ist I don't care about cookies. OpenDNS oder NextDNS ist auch ganz interessant. Mit letzterem lassen sich zum Beispiel soziale Medien oder Video-Sharing-Sites blockieren. Ja, gut. Da ist natürlich die Frage, ist das nicht dasselbe Problem, was es eben auch mit dem Pi-hole gibt, wenn man Pi-hole nicht mehr ansprechen kann, verlässlich, ja, also als Einzelne nur diesen einen DNS-Server ansprechen kann, dann könnten auch andere DNS-Server einfach übersprungen werden sozusagen und dann letztendlich von den Geräten ignoriert werden, solange man das eben nicht im Router eintragen kann. Der Chris schreibt, anderes Thema, eine Entwicklung, die sich wohl auch in anderen Messenger anbahnt. Google Duo wird in Zukunft auch ohne Telefonnummer funktionieren, über die gute alte E-Mail-Adresse. Die Entwicklung, muss ich sagen, gefällt mir, dass mehr und mehr weg von der Telefonnummer hin zur E-Mail geht. Also generell muss ich dir dazu stimmen, aber letzteres kann ich noch nicht feststellen. Im Gegenteil, es sind so viele Messenger auf den Markt gekommen, die haben alle gemeinsam, dass sie nur noch über die Telefonnummer funktionieren. Wenn jetzt natürlich einzelne Messenger auch ohne Telefonnummer funktionieren per E-Mail, wäre das natürlich eine schöne Sache. Aber ich sehe da bei einigen Messengern schon grundsätzliche Probleme, dass das machbar ist. Erstmal so eine Änderung könnte Probleme mit sich führen für bestehende Nutzer. Ja. Das mit der Telefonnummer ist natürlich so, also ich muss sagen, Signal gefällt mir ja ganz gut, aber da braucht man wirklich die Telefonnummer, um jemand anderes hinzuzufügen. Das geht gar nicht, meiner Meinung nach. Ich gebe meine Telefonnummer nicht raus. Ja, also es gibt sogar Leute, die ich persönlich kenne, die kriegen meine Telefonnummer nicht. Nicht, weil ich denen nicht vertraue oder so, sondern einfach, weil ich nicht per Telefon erreichbar sein möchte für diese Leute. Ja, da bin ich sehr, sehr eigensinnig, ja, muss ich sagen. Aber vielleicht auch, weil ich da auch schon Erfahrung mitgesammelt habe, wenn erstmal eine Nummer raus ist, ja, dann ja, ist diese Nummer halt auch freiwillig, sage ich mal. Und deswegen habe ich schon seit eh und je, früher hat man die Geheimnummern genannt, ja, also das heißt, die sind nirgends groß eingetragen und die kann man auch nirgends finden im öffentlichen Bereich. Aber auf jeden Fall auf dem Messenger hat die natürlich nichts zu suchen, wenn ich jemanden zum Chat einlade. Das ist ganz klar. Deswegen ist Signal beispielsweise leider keine Alternative für mich generell als Chatprogramm, weil eben da die Telefonnummer des anderen zwingend erforderlich ist. Das muss man sich mal vorstellen. Übrigens, wie leicht dann auch an die Nummer eines anderen ranzukommen ist, das habe ich auch rausgefunden. Da habe ich nämlich tatsächlich jemanden in Signal gefunden. Derjenige weiß ich, der kennt jemand, ja. Und da weiß ich, dass der die Nummer wohl hat, weil die ja mit Signal miteinander verbunden sind. Ich konnte denjenigen nicht sehen auf Signal, ganz klar, weil ich seine Nummer nicht habe. Ich habe mal kurz angefragt bei der anderen Person. Du gib mir mal kurz die Nummer. Ich möchte den gerne über Signal erreichen, damit er weiß, dass ich Signal habe. Ja, und schon kam die Telefonnummer. Wupp. Und dann habe ich die eingetragen bei mir. Und zack, konnte ich den natürlich dann auch sehen. Und jetzt habe ich schon eine Telefonnummer. Also da seht ihr mal, wie schlimm das sein kann. Und in dem Fall war es zwar okay, weil ich gewusst habe, dass er da nichts dagegen hat. Aber da sieht man ganz, ganz schnell, kann das passieren, dass die Telefonnummer die Runde macht, auch wenn man das gar nicht will. Ja, und deswegen geht es gar nicht. Allerdings bei Line ist es so, da braucht man zwar zum Registrieren die Telefonnummer, aber dann bekommt ihr eine Line-ID, ja, oder auch ihr könnt auch einen QR-Code generieren, mit dem man den Chat beginnen kann, aber ihr habt eine Line-ID und nur diese Line-ID braucht ihr, um jemand anzusprechen sozusagen, um mit jemand Kontakt aufzutreten. Und dann habt ihr, ist eure Nummer sicher, die wird auch nicht angezeigt irgendwo, sondern es geht alles nur über die Line-ID, wenn ihr das wollt. Und das finde ich ein total gutes System. Da haben die sich schon von Anfang an Gedanken drüber gemacht, denn anders als bei uns in Japan, also Telefonnummern rausgeben geht gar nicht. Ja, die Line-ID rausgeben ist schon sowas wie, also privater geht es kaum noch. Ja, also Telefonnummern geht gar nicht. Ja. Und deswegen sind die da auch sehr, sehr empfindlich und vorsichtig mit solchen Sachen. Und da kam eben die Line-ID ganz, ganz gut. So hat man noch so einen Zwischenpuffer. Nein, es ist nicht Telefonnummer, aber man kann schon mal jemand per Line erreichen. Ne? Das ist schon ganz okay. Gut, dann gibt es noch etwas vom Nachtzug zu Pi-hole und Android. Auf ungerouteten Handys läuft bei mir Plocada als Werbeblocker. Plocada macht ein internes VPN auf, dem Gerät auf. Das funktioniert bei mir ganz gut. Einbußen an Performance habe ich keine bemerkt. Auch der Akkuverbrauch ist kaum nennenswert. Bei mir sind es 0,1%. Plocada half mir, also zigtausende Werbungen und Tracker in den letzten 38 Wochen zu blockieren. Das hört sich natürlich gut an. Ich muss mir das auch mal angucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Auf F-Droid gibt es das jedenfalls, wenn ihr das schon mal ausprobieren wollt. Ja, F-Droid Plocada nennt sich die App. Ich habe generell eher schlechte Erfahrungen mit VPN, was diese Performance beziehungsweise vor allem den Akkuverbrauch betrifft. Also wenn ich hier zum Beispiel meinen VPN-Dienst aufhabe, ich weiß, dass es dann nicht direkt vergleichbar ist, ja, weil der VPN-Server ja dann woanders steht und das hier ist ja wohl ein lokaler VPN-Server auf dem Gerät, den man sich selbst quasi gibt, sozusagen. Ne? Da ist halt auch die Frage, ob der sich verträgt mit einem anderen VPN-Server-Dienst, der bereits installiert ist. Ja, das muss ich erstmal testen. Dann will ich mal nämlich nicht abschießen. ja, aber wie gesagt, die Performance-Einbußen sind nicht merklich, aber der Akkuverbrauch geht bei mir extrem hoch. Also da wird der Akku geradezu leer gesaugt bei vielen VPN-Apps, auch bei der, die ich eben normalerweise benutze, wie heißt die nochmal? VPN Unlimited, ja. Das ist hier so ein Ding. Aber das ist auch ein echter VPN-Server, der eben hier VPN-Server nutzt von hier übers Internet, ja, beispielsweise hier über Japan oder über andere Server in ganz anderen Teilen der Welt. Ja. Übrigens vermehrt sich da der Akkuverbrauch deutlich, wenn man im Funknetz rumwurschtelt damit. Warum, weiß ich auch nicht genau, aber wenn man das Teil, wenn man damit fortgeht, ja, und das Teil ist permanent an, dann ist der Akku ruckzuck leer. Im WLAN noch nicht mal so, da hält sich noch in Grenzen. Warum das so ist, weiß auch der Betreiber der App nicht. Da hatte ich mit dem schon mal gesprochen. Das war für ihn auch ein Rätsel, warum das so ist. Ist aber leider Fakt, dass das Gerät ruckzuck leer gesaugt wird, wenn man diesen VPN-Server im LTE-Modus aktiviert hat. So, jetzt schaue ich mal noch, ist noch was anderes hier in der Line-Community aufgetaucht. Moment mal. Ja, vielleicht war das noch hier. Hat das letzte Woche schon oder war das noch diese Woche? Moment mal, gucke ich mal. Aber ja, das war schon von letzter Woche dann. Habe ich das angesprochen? Weiß gar nicht. Mit dem PC. Ich weiß nicht genau, ob ich das schon gesagt habe. Das müsste ich eigentlich gesagt haben. Vom Chris auch. Ich habe eine ganze Zeit lang kein PC mehr benutzt und habe alles, was ich machen wollte und musste über das Handy erledigt. Wegen der Krise habe ich mir nun auch wieder einen neuen Laptop zugelegt. Ja, in erster Linie zum Spielen The Elder Scrolls Online. Ich muss allerdings feststellen, dass am PC auch viele andere Dinge wesentlich einfacher mit weniger Aufwand zu erledigen sind als am Smartphone. Ich glaube, das hatten wir besprochen, ja. Also muss ich recht geben, habe ich ja auch gesagt. Definitiv ist es so, dass manche produktive Sachen dann eben doch besser am Linux-PC oder was auch immer, Windows-PC oder sowas zu machen sind als am Smartphone. Ne? Okay. So, damit kommen wir jetzt zur App der Woche und das ist diesmal geworden The Seven Deadly Sins Grand Cross. Und aufmerksam geworden bin ich da übrigens, Moment, ich muss mal hier den Link öffnen vom Emacs, zack, so. Und zwar bin ich da aufmerksam geworden drauf, über ein Angebot, das es momentan für Amazon Prime-Nutzer gibt. Wenn ihr Amazon Prime-Nutzer seid und ihr installiert euch das Seven Deadly Sins, dann könnt ihr entweder nach oder während den Pausen im Tutorial könnt ihr links oben einen Button finden. Das scrollt immer so durch, ja, und irgendwann taucht dort oben auf Spezialangebot für Amazon Prime-Mitglieder. Wenn ihr da drauf drückt, geht dann eine Liste auf. Moment, ich guck mal, ob ich das nochmal auf dem Bildschirm kriege. Ich glaube, das hier ist es. Ja, genau. Und da könnt ihr dann ja, draufklicken, Special Login Event, Amazon Prime nennt sich das. Da scrollt ihr dann runter und loggt euch mit eurem Amazon Prime Account ein und dann bekommt ihr ordentlich Sachen. Und zwar nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Ja, gibt es also etliche Rewards nacheinander. Schon der erste hat es in sich, was ihr da bekommt. Und somit habt ihr als Prime-Kunde doch etliches, was ihr da an Ingame-Loot bekommt. Ja. Also das ist schon, ich glaube, in Geld ausgedrückt sind es ja schon im zweistelligen Euro-Bereich, was ihr da kostenlos bekommt, ja, weil dieses Game hat In-App-Purchases natürlich. Auch momentan gibt es auch ansonsten schon viel am Start, ja, was ihr bekommt. Richtig genial. Also könnt ihr loslegen auf jeden Fall schon mal. Weiß nicht, warum es momentan so extrem viel Sachen gibt. Vielleicht auch wieder wegen dieser Covid-19-Krise. Momentan wird man ja überhäuft mit Goodies. Ja, gar nicht so schlecht. Was ist das überhaupt? Seven Deadly Sins ist ein schönes, rundenbasiertes RPG. Mehr so im klassischen Stil, aber gute Grafik. Nichts mit 8-Bit-Grafik, sondern richtig schöne Grafik gemacht, modern. Die Story ist auch interessant. Fühlt sich nicht so, ja, komisch, stumpf an, Schön ist auch, dass die original japanischen Synchro-Stimmen drin sind. Immer furchtbar schlimm, wenn amerikanische Synchro-Stimmen drin sind. Ja, hab's ja schon mal gesagt. Da hält sich das süße Manga-Girl hält sich dann an, wie so die Nute um die Ecke. Ja, furchtbar. Also, das macht richtig schönen Spaß. Und wie gesagt, tolle Grafik. Auch der Sound ist gut. AR-Funktionen sind im Spiel integriert. Soweit bin ich leider noch nicht vorgedrungen. Ja, jede Menge Easter Eggs sind da drin, PvP-Inhalte gibt es also auch, wo ihr also gegen andere Nutzer spielen könnt, aber natürlich ist erstmal der Hauptaugenmerk auf diesem System. Übrigens, das Rundensystem basiert auf, naja, Karten, ja, also das ist besonders interessant. Im Prinzip sind das so Action-Karten, die ihr spielen könnt, ja, aber sehr, sehr stark vereinfacht, so dass man das eben doch recht flüssig machen kann, ohne dass es sich anfühlt wie so ein Trading-Card-Game, ja, das ist es nämlich nicht, aber die Attacken, die man bekommt, die können zum Beispiel massiv verstärkt werden, wenn man unten beispielsweise drei gleiche Karten kombiniert, ja, dann hat man einen Angriff, der wesentlich stärker ist, als wenn man die Karten einzeln ausgespielt hätte, ja, und entsprechend wird es dann umgesetzt. Die Charaktere super süß, super toll, ja, gefällt mir von Anfang an sehr, sehr gut. Da haben die auch einen wunderbaren Einstiegscharakter gewählt. Da meine ich jetzt nicht mal den Hauptprotagonisten, sondern eigentlich die Begleiterin des Hauptprotagonisten. Super toll gemacht. Und das ist auch von den Charakteren her, da wird einiges gesammelt werden können. Es gibt viele, viele, viele Charakteren, aber natürlich oder leider bekommt ihr die nicht alle auf einmal, sondern ihr könnt die quasi ziehen mit solchen Draws, ja, wo ihr, ja, wie soll ich das sagen, das ist eigentlich so ein typisches Vorgehen bei diesen Games, ja, ihr habt Karten, Münzen oder irgendwas und da könnt ihr dann solche Karten ziehen, ja, Spieler ziehen sozusagen, diese Charaktere bekommt ihr dann für eure Party und dann wisst ihr, was ihr einsetzen könnt. Ist eine schöne Sache, ist wirklich süchtig machen, haben wir natürlich auch gleich das Problem, ihr könnt hier Geld raushauen bis zum geht nicht mehr. Also da gibt es Pakete, die kosten 90 Euro und dann kriegt ihr aber trotzdem noch nicht alles, ja. Also damit kann man wirklich vermögenlos werden. Deswegen muss man da immer aufpassen bei diesen Games, ja. Nur wirklich ist es fair am Anfang, ihr bekommt jede Menge und ihr könnt euch durchschlagen ohne Ingame-Käufe. Zumindest im Anfangsbereich hat man überhaupt keine Probleme, bei diesem Spiel aus Südkorea hier sich durchzuschlagen, ja, ohne auch nur eine einzige Marke, wollte ich sagen, einen einzigen Euro auszugeben. Ja. Und deswegen finde ich es erstmal fair. Danach müsst ihr natürlich gucken, man kann, alles was man dann macht, dauert natürlich dann entsprechend länger, wenn ihr nichts kauft. Ja. Wenn man was kauft, muss man auch aufpassen, manche Angebote sind sehr zweifelhaft, andere hingegen ganz gut. Ja. Da muss man dann eben genau schauen. Also ein Kiddies würde ich nicht empfehlen. Ja, klar, bei solchen In-App-Käufen, bei diesen Spielen, da braucht man wirklich äußerste Disziplin. Ja. Freigegeben ist das Spiel übrigens ab 16, was ich auch soweit okay finde. Eben deswegen, die Story hingegen ist eigentlich relativ harmlos. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man da mit, was weiß ich, abgetrennten Körperteilen oder sowas in Kontakt kommt. Nein, das ist grafisch gut gemacht, aber nicht so auf blutrünstig gemacht. Ein typisches, schönes, goldiges RPG-Game, das wirklich seine Höhen hat und für sicherlich viele, viele, viele, viele Stunden Spaß macht. Insbesondere dann, wenn man auch noch anfängt, mit PvP-Inhalte loszugehen und gegen andere Spieler in die Schlacht zu ziehen, dann findet das Spiel natürlich überhaupt kein Ende mehr. Vermutlich auch nicht das Limit an Kohle, das man raushaut, denn dann fängt es erst richtig an, dann muss man seinen Char hochleveln ohne Ende. Umso höher wird der Druck. Also die App der Woche mit geldlichen Bedenken, aber dadurch, dass eben Prime-Mitglieder schon mal einen riesen Vorteil haben, ja, übrigens über Twitch, ja, Twitch ist ja hier ein Teil von Amazon Prime und darüber gibt es dann eben auch jede Menge Kohle. Ihr braucht aber nur euren Amazon Prime-Account, also nicht jede Menge Kohle, sondern jede Menge In-Game-Items, was aber jeder Menge Kohle entspricht. Und auch was momentan gerade an Begrüßungsgeschenken gibt, das dürfte erstmal mehr als zufriedenstellend für einen stundenlangen Einstieg in dieses Spiel. The Seven Deadly Sins Grand Cross. Kostenlos im Play Store zum Download. Link findet ihr, genau wie der Link zur Oxcoy Messenger App und dem Link zu DXGO. Deus Ex Go heute in den Shownotes und ja, viel Spaß. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community, dort geht's rund. Dort könnt ihr alles loswerden. Die Links findet ihr in eurem Podcast-Player. Ja, dort muss es irgendwo die Beschreibung geben zu den Folgen, auch wenn es einige vielleicht noch nicht entdeckt haben. Ja, aber es gibt immer eine Beschreibung zu der Folge, ja, kurze Übersicht. Und dort findet ihr auch die wichtigsten Links dazu. Und damit ihr auch die Sachen schnell und unkompliziert findet. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.